Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Vergifte dich von Isolation Berlin. Starker Tobak. Es ist noch nicht einmal 2 Monate her, da hat US-Regisseur Steven Spielberg im Drama Die Verlegerin Geschichte aufgearbeitet. 1971, das Jahr, als die New York Times und Washington Post geheime Pentagon-Papiere veröffentlichten. Harte Realität. Und am Donnerstag folgt Science Fiction. Nach E.T., AI und Minority Report schaut Spielberg mal wieder in die Zukunft. In der Verfilmung des Bestsellers Ready Player One von Schriftsteller Ernest Cline geht es um einen jungen Helden, im Gamer-Outfit. Hartwig Tegler hat sich ihn angesehen. Wade ist 2025 geboren, aber, sagt der 18-Jährige, aber ich wäre lieber in den 80ern aufgewachsen. Und damit ist schon mal der erste atmosphärische Pfahl in den Boden gerammt. Der zweite, ein typisches Merkmal des Spielbergschen Helden. Wade ist allein, ohne Vater. Er starb, als ich klein war. Und ohne Mutter. Meine Mom auch. Aufgewachsen bei der Tante in einer heruntergekommenen Trailerparksiedlung, wo die labyrinthisch übereinander geschichteten Wohnzellen Wolkenkratzerhöhe erreichen. Ein Kosmos, den Steven Spielberg im Prolog zu Ready Player One in wenigen Minuten grandios inszeniert und mal ebenso seine Meisterschaft als Erzähler der bewegten Bilder demonstriert. 2044 also. Es herrschen eine permanente Energie- und Wirtschaftskrise sowie ein hemmungsloser Kapitalismus, während die Mehrheit der Menschen hungert. Um sie ruhig zu halten, gibt es zwar kein Brot, dafür aber ein Spiel. Man kann nirgends mehr hin. Außer in die Oasis. Oasis. Nur hier habe ich das Gefühl, dass ich was wert bin. Dieses virtuelle Fluchtuniversum wurde einst geschaffen von James Halliday, einem Nerd und obsessiven Verehrer der Popkultur der 1980er Jahre. Halliday bringt die Geschichte von Ready Player One postmortem sozusagen ins Rollen. Hallo, wenn ihr das seht, bin ich tot. Ich habe ein Objekt entwickelt und versteckt, ein Easter Egg. Wer das Ei als erster findet, der erbt eine halbe Billion Dollar und die totale Kontrolle über die Oasis. Bei der nun folgenden Jagd in der virtuellen und dann auch in der realen Welt geht es gleichzeitig willkommen bei der Rebellion um den Kampf gegen einen multinationalen Konzern, der mit dem Finden des Easter Eggs die Herrschaft über alles und jeden erlangen möchte. Wer ist dieser Parsival und warum gewinnt er? Die Tatsache, dass Wade in der virtuellen Welt den Namen Parsival, also den eines Ritters der Artus-Sage, trägt, macht natürlich klar, dass wir hier eine klassische Heldenreise haben. In einem Film mit gefühlten unendlichen Verweisen auf Filme, Musik, Videospiele und was weiß ich nicht alles aus der Popkultur der 80er Jahre. Wenn also der Oasis-Schöpfer ein Easter Egg in der virtuellen Welt versteckt hat, das man nur als Kenner der Popkultur der 1980er finden und entschlüsseln kann, so verbirgt Steven Spielberg seinerseits in seinem Film unzählige Verweise auf diese Zeit. Aber ich wäre lieber in den 80ern aufgewachsen. Ready Player One beginnt sozusagen programmatisch mit Van Halens Jump von 1984 und dann geht's auch musikalisch immer so weiter und weiter und weiter mit den Verweisen. Die Verbindung zwischen dem Dystopischen und Nostalgischen interessierte Steven Spielberg an der Verfilmung von Ernest Clines gleichnamigem Roman, wie er in einem Interview sagte. Im Kern aber geht es vor allem um das alte Spielberg-Thema. Die Sehnsucht nach dem, was war, aber natürlich nie wirklich so war, wie es Spielberg in der Sehnsucht retrospektiv entwirft. Wer das Ei als erster findet. Und die Moral von der Geschichte nach dem Sieg über das Böse? Sie lautet in Ready Player One, das Beste ist immer noch die Realität, weil die real ist. Und dass man die Oasis doch 2 Tage in der Woche auch mal nicht spielen sollte. Was dann, summa summarum, doch recht lauwarm klingt. Denn immerhin haben wir Kinogänger vorher 140 Minuten lang einen zugegeben fantastischen, aber doch eben visuellen Overkill gesehen. Aber vielleicht ist Spielberg am Ende seines unterhaltsamen Nostalgietrips dann doch keine andere, kulturkorrekte pädagogische Botschaft eingefallen, weil ihn so sehr die Sehnsucht nach einer Zeit fest im Griff hatte. Damals, als er, ja, nicht zu vergessen, die Kernkompetenz seiner Anfangsphase als Filmemacher entwickelte, Kinomeister des Eskapismus nämlich zu werden. Ins Heute gewendet soll das wohl heißen, look back, schau zurück und lass es krachen, das hält jung. Findet Hartwig Tegeler. Ready Player One am Donnerstag in unseren Kinos.